Thomas, Ich bin guckst du da. mal bitte in den Mumble-Chat? Ja. Guten Morgen. So, ja, so ihr Hasen. Ja, also, hallo Lilly. Hallo. Ich bin trotzdem mal so dreißig, ich eröffne mal die heutige Sitzung, ganz nett und freundlich, 20.04 Uhr. Ich habe momentan ja schon ein bisschen hier, wir haben ein bisschen vordiskutiert und so weiter, ein paar Sachen sind schon gelaufen. Ich nehme mal an, du hast nichts dagegen, wenn ich heute einfach mal dreisterweise die Moderation übernehme. Ja, prinzipiell schon. Warum jetzt? Ach, du möchtest du die Moderation machen? Ich kann das auch zurückziehen, statt sogar vorher drin Moderator suchen. Scheint ein Wunsch zu sein, dass heute irgendjemand anders mal die Moderation übernimmt. Ja, es war mein Wunsch. Wie ihr mögt. Mir soll das egal sein, aber ich hätte ja sein können, dass es da einen besonderen Grund für gibt. Ja, ich habe mich bereit erklärt, wenn sein muss. Also es liegt an der Versammlung, das zu entscheiden. Jetzt machen wir jetzt keinen Wind darum und gucken, ob wir das Ding am Laufen kriegen, egal wer jetzt moderiert. Gut, Liddy, Max, hast du was dagegen, wenn ich das einfach mal heute mache? Mach doch einfach mal, ich greife schon rein, wenn was ist. Ja, das ist doch in Ordnung, das finde ich super. Dann danke ich euch erstmal für das Vertrauen für heute. Dafür bin ich ja wieder der böse Bube. Kinders, gemeinsam kommt das Protokoll. Genauso sieht das aus. Wenn sich einer hauptverantwortlich fühlen möchte, lieben gerne. Und dank an das Piratenradio, was schon fleißig dabei ist, das Ganze, oder Paritz und er besser, das Ganze aufzunehmen. Nochmal der Hinweis, tragt euch ruhig ein, auch wer zum Team gehört, weil wir müssen auch mal gucken, wer wirklich noch zum Team da ist. Ein paar Leute können heute nicht, das weiß ich, das ist Guido, also The Bug zum Beispiel. Esmeralda weiß ich nicht, Liddy ist da, Ngeka ist heute nicht da, Gabriele sehe ich jetzt auch nicht. Astrid kann als krank eingetragen werden. Die hat sie ein bisschen erwischt. Dann mal gute Besserung, bitte weitergeben. Dann habe ich hier noch einen Freibasti. Sperling ist momentan K.O., den hatte ich gestern gerade noch gesehen. Desur weiß ich nicht, ob er noch dabei ist. Habt ihr noch was Neues gehört? Er hat hieß ja mal, er würde eventuell aussteigen wollen. Er hat gesagt, er würde möglicherweise weitermachen, muss aber heute arbeiten. Okay, dann. Wer jetzt? Entschuldigung, ich habe das jetzt nicht mitbekommen. Desur. Ach so. Marius Schreiber ist dabei. Dann Benjamin ist auf jeden Fall dabei. Benjamin, seid ihr heute da? Nee, sehe ich nicht. Schade. Benjamin Wildenauer. Dann haben wir noch einen kleinen Fox, Thomas Gansko, der Westenfalls und die Miriam. Ich habe eine Frage: Die Wortmeldung im Mumble-Chat oder hier im. Mumble oder im Chat? Also ich würde aus Vereinfachheitsgründen sagen, im Pet-Chat. Pet-Chat. Dann gehe ich jetzt nicht. Ja, und der Tenso hat eine Wortmeldung. Ja, bloß eine organisatorische Frage nochmal. Also alles, was jetzt unter Anwesen bzw. vermisst steht, das sind die Damen und Herren, die hier im Presseteam rein informell auch mitarbeiten. Das sind die, die im Presse- bzw. auch Social-Media-Team mit unterwegs sind. Mal da sind, mal nicht da sind. Es gibt einige, die können montags immer nicht, sind aber trotzdem im Team, machen Dinge oder machen weniger Dinge, kann ich nicht immer beurteilen. Ich habe es auch bewusst nicht beobachtet, weil das macht man nicht, weil wir wissen alle, wir sind alle ehrenamtlich hier und nicht hauptberuflich. Aber nee, war wirklich nur organisatorisch. Das ist ja dann doch eine ganze Menge. Das war schon, danke. Ja, und ich sage mal, ich würde mal sogar freuen, wenn es noch mehr sind. Weil jeder kann Dinge, jeder kann andere Dinge und sag mal, die Summe macht eigentlich den Erfolg, glaube ich mal, wenn man im Team arbeitet. Gut, aber was ich weiß auch, da ich mir aufgefallen ist, die Miriam hatten wir vergessen, mal einzutragen ins Pad. Wir müssen das auch, da kam auch der Hinweis, wir sollten es wirklich auch mal memorisieren wie heißt das, ins Wiki. Als Teammitglieder sollten wir vielleicht mal nachholen. Ich weiß nicht, Bastian, du bist ja so ein Wiki-Freak, ne? Ja, aber ich würde doch das jetzt nicht eigenmächtig ändern wollen. Es ist zwar ein Wiki, ich weiß das schon, aber ich würde das hat ja eine Außenwirkung. Das muss schon irgendjemand sein, der da irgendwie besonders beauftragt ist. Ja, deswegen die Frage direkt an dich. Ich meine, ich glaube, es gibt ja bestimmt im Raum keine Einwände, wenn die derzeit hier vorhandenen Einträge für das entsprechende Team einfach transferiert werden, wenn du das einfach für uns übernehmen könntest? Naja, ich übertrage ja eure Protokolle, dann kann ich das natürlich auch machen, wenn dieses Pad sozusagen aussagefähig ist. Es ist zumindest aussagefähig in der Hinsicht, dass hier da die Gewissheit da ist, dass die Leute, die hier drin stehen, zum Team gehören. Fraglich ist, wen wir noch vergessen haben. Das kann natürlich durchaus auch sein. Moment. Bevor ihr Leute auf irgendeiner Webseite veröffentlicht, dass sie irgendwo dabei sind, bitte Einverständnis holen. Also so einfach geht das ja nicht. Da die Jungs und Mädels automatisch auch schon bei den Protokollen dabei sind, ist das, glaube ich, etwas unerheblich. Wir können ja mal jemanden, der mit Datenschutz beschäftigt ist, da fragen. Ist da jemand zufällig anwesend, der Datenschutz kann? Wir sehen jetzt in der Pressesitzung. Jetzt ist es noch weiter treiben, Thomas. Komm doch mal zum Punkt. Gut, also, Entschuldigung, es kam ein Einwand, ich habe ich nur bearbeitet. Ich vermute mal, es gibt da keine echten datenschutztechnischen Bedenken, weil veröffentlicht ist es eh schon. Gut, aber gucken wir weiter, Gäste sind auch dabei. Dann hatten wir irgendwann nochmal die letzte Sitzung, die war vor 14 Tagen. Die steht leider nicht verlinkt, gibt es Schlimmeres. Gibt es da noch irgendwelche Ergänzungen oder Sonstiges dazu zu sagen? Nein, dann scheint sie dann damit so genehmigt zu sein. Aber ganz wichtige Frage, wer möchte bei uns jetzt zukünftig noch mitmachen im Team? Weil wir haben wirklich die verschiedensten Bereiche, wo wir Hilfe brauchen. Das fängt von Twitter an, wo Isan momentan quasi fast alleine durch die Welt läuft. Und ich glaube, sie braucht dringend Unterstützung. Das geht für Fatzebuch, das geht für unsere Pressearbeit selber. Wir brauchen Leute, die schreiben können, die lektorieren können, alles Mögliche. Das wäre schön, wenn sich noch jemand findet, weil ich weiß, wir haben viele dabei, die auch erfahren sind, auch gerade im Kanal, weil bei 37 Personen oder 36 Personen im Kanal ist bestimmt oder die eine oder andere Person gerne bereit, auch bei uns aktiv mitzuarbeiten. Ja, mache ich gerne. Ich habe sowieso Zugang zu Twitter. Ich würde die Isan dann unterstützen. Yay! Ich persönlich betrachte mich als Gastautor von den Sozialpiraten. Ja, geht ja jetzt erstmal ums Presseteam. Da sind ja ganz direkte Aufgaben, dass wir immer mal wieder andere Autoren haben. Davon gehe ich schwer aus, aber das ist ja nicht die eigentliche Pressearbeit, die wir brauchen. Ja, natürlich. Aber du weißt, jeder, der mitmachen will, wir können ja auch Leute mal Gastautor mit auch aufführen. Das schadet ja nichts, weil im Endeffekt können wir, sag ich mal, nur gucken, weil auch ein Gastautor kann vielleicht mal zum anderen Thema auch eine gute Idee haben. Ja, nein, ich betrachte, sagen wir mal so, wie vor den Sozialpiraten haben schon mal Thema zum Sozialgesetzbuch 2, 3 und 12 etc. pp. Und machen das erst bei uns in der AG fertig und stellen das in der Presse-AG vor. Und ich möchte gerne so einen kleinen Draht zu euch haben. So stelle ich mir halt erstmal vor. Selber da Presse machen, das kann ich nicht auf Dauer, weil das ist nicht so unbedingt mein Ding. Ich kann es mal schreiben, aber ich brauche Zeit und eine Idee. Das ist klar, das ist auch immer wichtig, dass wir den Kontakt zu den Leuten, die inhaltlich arbeiten, halten. Das ist wichtig. So stelle ich mir eigentlich vor, Punkt. Ja, ich glaube, das spricht aber auch nichts dagegen, wenn du dann ins Team reinkommt, können wir noch gucken. Irgendwo hatte ich noch zu Kino, hatte noch irgendwo was gehabt und würde beim Lektorieren oder so mitmachen, könnte natürlich dann, wäre natürlich auch Pressethema, auch Lektorat ist Presse. Also ich würde sozusagen für euch dann das Gegenstück zu den Sozialpiraten machen für die AG Datenschutz, weil wir da ja in der letzten Zeit doch das ein oder andere produziert haben. Und da ich auf Twitter viel aktiv bin, falls ihr da Hilfe braucht, biete ich mich auch gerne an, irgendwie euch da zuzuarbeiten. Ja, das sieht doch gut aus. Das sind schon mal 4 Personen, die jetzt damit reinrutschen. Ich weiß ja gar nicht, wann ich rausgerutscht bin. Ich war ja vorher mal drin. Das kann ich dir auch nicht verraten. Deswegen, es kann auch sogar möglich sein, dass irgendeiner mal aufgeräumt hat. Ich habe auch nicht alles in Erinnerung. Ich gebe es zu. Der Desur hat ein neues Passwort vergeben, neue Zugänge, weil es sehr, sehr viele alte Zugänge gab. Und damit da nicht irgendwas schief läuft, ist da ein anderes Passwort eingerichtet worden. Ja, aber ich gucke gerade mal in dieses Organigramm, da steht die Marie schon drin für Social Media. Da muss man ihr natürlich auch das Passwort wiedergeben. Ich denke, wenn der Sascha das nicht gemacht hat, war es definitiv ein Versehen. Genau, so sehe ich das auch. Das könnt ihr ganz schnell flicken. Ja, das sind schon mal, sag mal, 4 Personen quasi neu. Ein Marisa mal wieder neu, frisch neu dabei. Also sprich, mal wieder reinstalliert. Noch jemand? Also bisher haben wir es ja so gemacht, dass sich dann diejenigen, die neu dazukommen, sich vorstellen. Wenigstens ja, kurz. Das auf jeden Fall. Ich sammle ja momentan erstmal die Liste. Wenn sonst niemand ist, dann machen wir das mal ganz kurz. Der Kollege Beckmann ist schon erledigt. Zur Kino, ganz kurz, laut, wenn du reden kannst. Hey, hallo. Also ich bin aus Hessen. Ich habe auch schon beim Lektorieren das eine oder andere Mal geholfen. Und ja, also ich hätte daran Interesse, das wieder auch zu tun. Und auch auf Twitter, da bin ich auch relativ aktiv. Und ja, dann wäre das naheliegend. Ja, super. Hat jemand Fragen? Ja, was hast denn du bisher, aus welcher Ecke kommst denn du so, wenn du Lektorat schon gemacht hast? Machst du irgendwas mit Texten? Also bisher nur ehrenamtlich, also für die Piraten, also auch für PMs auch in Hessen, auch für den CCC habe ich auch schon mitgeholfen. Also jetzt nicht irgendwie studiert oder beruflich, aber mache das hin und wieder schon, ja, seit Jahren eigentlich schon. Ja, danke. Dann habe ich hier irgendeinen gewissen Wutze. Den kenne ich nicht. Wutze, erzähl mal. Brauche ich ja gar nicht. Ich bin ja eh schon dabei. Aber ach, du bist schon? Das... Ja, oh, ja, ja. Mea culpa, ich habe jetzt nicht nochmal hochgeblättert. Ja, ich hatte das, das ist meine Schuld. Ich hatte das jetzt gedacht, so nach dem Motto, wer hat noch Zeit oder freie Ressourcen? Ah ja, kein Thema. Ja, Thomas Ney, du hattest dich ja auch schon mal kurz gemeldet. Gibt es da Fragen an Thomas und oder an Wutze jetzt beide ganz bewusst? Ah, nee, Wutze ist ja schon dabei. An Thomas Ney? Gibt es auch nicht. Selbe Frage. Welche Erfahrungen gibt es mit Texten? Ja, keine professionellen Erfahrungen. Vielleicht ein geisteswissenschaftliches Studium. Ansonsten ja, habe ich ja in der Vergangenheit auch schon bei den ein oder anderen Texten lektoriert, habe vereinzelt auch schon Texte für die Bundeswebseite geschrieben, schreibe in meinem Kreis und bald Regionalverband schreibe ich auch die Pressemitteilung und so. Und das hat in der Vergangenheit eigentlich ganz gut geklappt. Gut, dann habe ich hier noch Vaku, Entschuldigung. Ich bin momentan immer so ein Mischmasch zwischen Englisch und Deutsch, deswegen Vaku. Kein Problem. Ja, ich wollte den Thomas fragen, ob er sich eigentlich von Zuse, Solipa und Simon Lange so weit distanziert hat, dass man ihn auf dem Bundesaccount loslassen kann. Ich weiß zwar jetzt nicht, worum es da geht, weil das ist auch was Persönliches, glaube ich, aber trotzdem, Thomas, wenn du da irgendwas beantworten möchtest, das steht dir frei. Na, ich hätte ganz gerne mal irgendwie, wenn dann eine Erklärung, wovon ich mich denn da distanzieren soll, also warum ich mich jetzt von irgendwelchen anderen Personen distanzieren soll, erschließt sich mir nicht so ganz. Also wenn, dann bitte schon konkret, wovon ich mich distanzieren soll und wenn, dann vielleicht auch ganz gerne von Sachen, die auch tatsächlich mich betreffen. Verzeihung, falls ich darf. Ja, natürlich. Danach ist aber dann noch Denso auch noch dran. Mach mal, Grumpy, weil das direkt. Das soll ich, ja, darf ich. Nee, oder warte mal, Denso, aber Grumpy wollte, glaube ich, was Direktes darauf erwidern. Ich wollte die Frage von Vaku konkretisieren. Und zwar ganz gezielt, Thomas. In der Öffentlichkeit, in der medialen Öffentlichkeit zum Beispiel, du hast dich ja gerade für den Bereich Twitter und Text gemeldet. Inwieweit hältst du es für zielführend, ehemalige Landesvorsitzende und mittlerweile normale Basismitglieder anderer Landesverbände, wie beispielsweise Rheinland-Pfalz, öffentlich dazu aufzufordern, gegen dich eine OM, eine Ordnungsmaßnahme zu stellen, oder halt dann doch einfach heulen zu gehen, sollte diese Person dies nicht tun. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Umgangsform in der innerparteilichen Öffentlichkeit an die Öffentlichkeit getragen via eines Mediums wie Twitter, sind innerparteilich nicht unbedingt zielführend, auch pressetechnisch nicht, denn man mag oftmals verschiedener Meinung sein, doch gerade der Bereich Presse und Außendarstellung, finde ich, hängen sehr, sehr stark davon ab, wie man sich nach außen gibt. Von daher würde mich sehr interessieren, wie du damit umgehst, wenn dir jemand gegenüber, der eine Form von Machtmissbrauch aufgrund eines möglichen Rückhalts durch Mitglieder des BUFOs vorwerfen würde. Das würde mich echt mal interessieren. Naja, ich würde da einfach mal eine Referenz irgendwie in den Raum stellen. Also es ist ja nicht der einzige, oder der offizielle Piraten-Account wäre nicht der einzige Twitter-Account irgendwie, der, sage ich mal, eine Gliederung vertritt, an der ich bisher schon irgendwie mitgewirkt habe. Und man kann sich gerne die anderen offiziellen Gliederungen vom Kreisverband Oberhavel, vom Regionalverband Nordbrandenburg, vom Regionalverband Barum oder Prignitz-Ruppin angucken, die ich betreue, und ich denke, das kann ich schon sehr gut trennen. Das Twitter-Gespräch, was du da ansprichst, würde ich dann doch alle Interessierten doch auch bitten, dann in Gänze sich mal anzuschauen, denn das Ganze hat einen bald 24-stündigen Vorlauf. Und dann habe ich auch deutlich angesagt, dass das auch die einzige Äußerung in der Form von mir sein wird, aber das eben einfach nach der Länge und der Vehemenz der Diskussion, das von meiner Seite auch mal angebracht war, kann man vielleicht unterschiedlicher Meinung sein, aber ich denke, was so offizielle Parteimedien angeht, habe ich mir da in der Vergangenheit, glaube ich, nichts geleistet, was man mir ernsthaft vorwerfen könnte. Insofern sehe ich da überhaupt keine Probleme, das professionell zu trennen zwischen einer persönlichen Diskussion und einer Äußerung, die dann im Namen der Partei erfolgt. Ich hatte eine konkrete Nachfrage. Wer hat eine konkrete Nachfrage? Der Grumpy. Ich. Ja, fasst euch aber kurz, weil ich glaube, das Thema war eigentlich jetzt schon ziemlich behandelt. Aber mach mal Grumpy und dann Marisa. Geht auch ganz kurz. Danke, Thomas, für deine Antwort. Ich hätte da nur die eine Nachfrage, denn wenn du sagst, du trennst da zwischen privat und professionell, von dir sind ja auch Beiträge, zum Beispiel auf einer Seite namens Solipa, der sozialliberalen Partizipation erschienen, wo ich mich dann frage, ist das noch privat, ist das Parteimeinung? Denn die Inhalte dieser Seite sind, wenn man sich sie einmal anschaut, definitiv nicht weder dem Links- noch dem Liberalen- noch dem sozialen Lager zuzuordnen aufgrund der Inhalte und der Ausrichtung, sondern eher einer extrem konservativen, teilweise einzelne mögen es vielleicht sogar als sehr rechtsorientiert bezeichnen. Soweit würde ich nicht gehen wollen. Nichtsdestotrotz, es erscheint mir, dass da die Trennung zwischen Privat und Partei nicht stets unbedingt gegeben ist. Von daher würde mich diesbezüglich deine Meinung auch noch sehr interessieren. Ja, kann ich mich gerne zu äußern. Kann man sich auch irgendwie angucken. Die Beiträge, die da von mir erschienen sind, die sind, denke ich, erstens inhaltlich tadellos und zweitens sind sie schon vor einer größeren Zeit entstanden. Also ich möchte sagen, da ist jetzt seit weiß nicht, 2-3 Jahren mindestens von mir nichts mehr erschienen. Und seitdem, sage ich mal, hat sich auch der Charakter der Seite da ein bisschen geändert. Also seitdem bin ich da auch nicht irgendwie weiter aktiv. Da kann man sich gerne ja anschauen. Also die Beiträge, die da im Zeitraum 2015, glaube ich, war es, irgendwie erschienen sind, nicht nur von mir, sondern auch von anderen, die trugen, sage ich mal, insgesamt noch eine andere Handschrift. Und insofern hat das auch für mich nicht mehr so gepasst, weshalb da von mir eigentlich in den letzten Jahren noch nicht mehr erschienen ist. Gut, jetzt Marisa. Ja, ich möchte halt gerne wissen, ob du das auch fertig bringst, Programm der Piratenpartei mit dem Twitter-Account zu vertreten, das dir persönlich nicht gefällt? Das tue ich tagtäglich auf den Accounts, die ich derzeit schon betreue. Ich kann das sehr gut trennen und habe da auch keine Probleme mit, das entsprechend zu vertreten. Okay, danke. Dann hatte ich noch die Wortmeldung von Tensor. Ja, ich glaube, der Krampi, der hat da schon genau das gefragt und viel besser, als ich es je gekonnt hätte. Danke, Krampi. Gut, dann sind wir auch hier durch. Dann gucke ich einfach mal die Liste durch. Erheblich Widerspruch, wenn wir auch einen Kollegen Beckmann mit aufnehmen, auch wenn hier Gastautor dabei steht, das so ähnlich macht das ja auch The Bug und ist trotzdem auch bei vielen anderen Dingen noch dabei. Ja, ich würde da gerne trennen, danke. Ja, du könntest auch mit als Gastautor aufnehmen, das ist nicht das Problem. Es geht ja um Presseteam, dass wir von ganz vielen Leuten Beiträge bekommen, das ist ganz selbstverständlich, aber dann müssen wir da auch die Yuppies mit aufnehmen, etc. Es geht auch darum, dass die auch entsprechende Kommunikationskanäle mit aufgenommen werden und auch direkt mitarbeiten können zum Beispiel. Das ist ja problemlos möglich, es ging aber nur um das Team und da würde ich gern trennen, dankeschön. Du hattest ja gefragt, ob es Widerspruch gibt, den gibt es. Das ist in Ordnung. Teilt sonst noch jemand diesen Widerspruch? Also mit einer Trennung zwischen Team und Gast habe ich kein Problem. Und wenn er mich nicht nennt, habe ich auch kein Problem mit. Hauptsache ich habe einen Draht zu euch. Das ist in Ordnung. Damit können wir auch gut leben. Dann bist du noch nicht ganz im Team drin, aber bestimmt irgendwann mal ganz dabei. Da bin ich überzeugt von. Dann das Gleiche nochmal, die gleiche Frage zu Kino. Lektorat. Schiebt sich kein Widerspruch. Wutze war ja schon dabei. Thomas Ney. Team, was ist eure Meinung? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe wirklich Bauchschmerzen bei dem Gedanken, weil ich schon so oft mit Thomas Ney aneinander geraten bin. Und ich habe das Hirni noch nicht vergessen. Nur weil man linke Positionen hat, als Hirni abgelöst. Und wenn wir dann als Linke sagen, dann geh doch zur AfD, dann wird man zusammengestaucht. Ich habe auch Schmerzen dabei. Ich habe auch noch einen Anwand, also Wortmeldung. Ja, Ysan, ich würde ganz gerne zu dem einen Punkt da kurz was sagen. Also ich weiß nicht, ich glaube, mit dir habe ich mich persönlich noch nie in irgendeiner Art und Weise gezofft. Also ich kann mich jetzt nicht irgendwie erinnern, dass das zwischen uns in irgendeiner Art und Weise mal persönlich wurde. Und das ist halt auch wieder so eine Sache, der Tweet, den du da gerade zitierst, der hatte ja auch einen Vorlauf, ne? Also das ging ja halt darum, dass nicht mir, sondern einem anderen Mitglied irgendwie an den Kopf geworfen wurde, soll sich doch besser verkrümmeln und zur AfD gehen. Und da bin ich bloß damals eingeschritten und habe dann halt bloß gesagt, dass es so ja nun nicht geht und dass ich unter anderem deshalb in der Partei bleibe, um eben bei solchen Sachen nicht dem da nicht zu ermöglichen, dass andere Leute dem da Vorschub leisten und da missliebige Leute aussortieren. Wie dem auch sei, kann man alles ja nachlesen, ist ja kein großes Ding. Für die Wortwahl damals hatte ich mich ja auch entschuldigt und wie gesagt, es ist für mich auch kein Problem, das alles zu trennen. Wenn ihr damit ernsthafte Bauchschmerzen habt, wie gesagt, habe ich auch kein Problem mit, ist ein Angebot, müsst ihr nicht annehmen. Ja, ansonsten konzentriere ich mich eben weiter auf die Sachen, die ich ohnehin schon mache. Alles gut. Gut, jetzt hatte ich aber trotzdem noch, im besten Fall hatte eine Wortmeldung und danach habe ich noch einen Bastian und dann möchte ich auch wirklich zum Ende kommen, weil ich habe langsam auch keine Lust mehr hier, dass wir irgendwo, sag ich mal, andere Meinungen ziselieren, weil wir wollen ja Pressedinge tun. Gut, Dankeschön. Ganz kurz nur, ich bin auch Teil mit der AG Datenschutz, also der Mailingliste. Und da hast du hier geschrieben, dass die AfD und die Linke verfassungsfeindlich sind. Daraufhin kamen dann Einwände, wie du darauf kommst, dass die Linke verfassungsfeindlich ist. Und du hast dann eben auch freundlicherweise einen Link von Wiki reingesetzt, wobei da eben eine aktuelle Verfassungsfeindlichkeit sich daraus nicht ergibt. Du hast auch angeboten, mal darüber zu diskutieren und da kam auch von mir die Frage, wann denn bitte? Und da ist nie eine Antwort drauf gekommen. Also du stellst auch Dinge in den Raum, die ich für sehr gefährlich halte. Und ich frage mich, wie du darauf kommst, jetzt noch zu behaupten, dass die Linke verfassungsfeindlich wäre. Ja, ich grätsche jetzt mal bewusst rein. Also ich habe jetzt die ganze Zeit... Das machst du schon öfter. Ich mache das jetzt ganz bewusst mal. Weil wir momentan sind wir dabei, wir nehmen ja eine Person auseinander für persönliche Meinung, für eine Sacharbeit, die sachbezogen ist. Und hier wird eine persönliche Meinung hinterfragt. Ich sage mal so, irgendwann sollten wir das mal langsam zu Ende machen, weil wir wollen hier Pressearbeit machen. Und, ja, mit jemandem, der sich so nach außen darstellt, entschuldige mal bitte, und nach innen. Also das, ich weiß nicht, welche Presse du haben möchtest. Ich würde gerne darauf hinweisen, dass wir einfach gar keinen Kandidatengrillen hier gerade haben. Ja, genau. Und von daher, ich kann das selber, ich meine, ihr habt ja auch immer was an meinem persönlichen Twitter-Account auszurichten und das ist jetzt einfach so, dass wir da gut trennen können. Ich denke, wir haben alle, fast alle irgendwelche privaten Accounts und irgendwelche dienstlichen oder politischen, die wir noch nebenbei bedienen und ich erwarte einfach von jedem, der im Presseteam mitarbeiten möchte, dass er das trennen kann und sollte das nicht klappen, haben wir dann auch Mittel und Wege, das eben wieder abzuwürgen. Ja, da muss ich Lady sogar recht geben und ich kann mal ein bisschen aus der Erfahrung heraus berichten. Wir hatten hier sogar auch Leute im Team, die waren so weit divers unterwegs, dass man sich normalerweise im politischen Leben nicht normalerweise hätte angucken können. Die Sacharbeit hat hervorragend funktioniert. Man hat sich dann auch in der Sacharbeit hervorragend verstanden und immer gute Lösungen gefunden. Also insofern muss das nicht unbedingt etwas Schlechtes sein, wenn jemand eine ganz andere Meinung vertritt. Trotzdem, der Bastian hatte noch eine Wortmeldung, dann habe ich einen Wurzel und dann ist Ende der Wortmeldungsliste. Ich habe mal, wie üblich, einen pragmatischen Vorschlag, nämlich den, dass man ja Leute so unter Vorbehalt aufnehmen kann und gucken kann, was die so machen und dann später sozusagen den ersten Leninorden dann verleiht, dass sie dann da gesiegelt sind. Ich würde bloß weder Pluralismus noch erstmal den Mitarbeitswillen an solche negativ konnotieren. Pressearbeit ist politische Arbeit in der Partei, das wissen wir alle. Und ein bisschen Pluralismus kann uns auch nicht schaden, auch wenn er vielleicht auch von der Seite kommt, die gerade nicht passt. So, das muss man bitte auch aushalten. Und dann wird man ja, es wird ja hier nichts in den Äther gesendet, was nicht freigegeben ist. Also ist ja auch das Risiko sehr überschaubar. Bloß, wenn wir Kandidaten grillen, wenn ihr Kandidaten grillen machen wollt, dann bitte richtig vorbereitet, ordentlich und dann mit der entsprechenden Expertise, weil sonst ist es kein Kandidatengrillen, sondern es ist ein Kandidaten auseinandernehmen. Da bin ich auch nicht für. Danke. Und dann bitte mit Fragen, ja, gerade wenn so einzelne Tweets oder irgend sowas zitiert werden, dann doch bitte mal mit ein bisschen Vorlauf, dass man vielleicht dann auch mal die Gegenseite so ein bisschen darstellen kann. Nach 24 Stunden herzlichen Glückwunsch, Verzeihung. Gut, ja, dann jetzt noch Wutze und dann sind wir hier am Ende angekommen. Ich habe vorher schon gesagt, ich nehme jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr an. Nur ganz kurz, stellen wir Thomas zurück. Ich muss mal sagen, man kann sich ja an einer anderen Stelle nochmal mit ihm zu der Thematik unterhalten, dass er sich anders erklären kann, weil wir wollen auch weiterkommen. Ja, das war übrigens mal mein Vorschlag gewesen. Thomas, hast du was dagegen, wenn wir das an der nächsten Sitzung nochmal neu behandeln? Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dich beworben hast hier. Und vielleicht findet man in der Zwischenzeit auch eine Möglichkeit, mal, sag ich mal, eventuelle Stimmungen, die entgegen dagegen sprechen, gerade zu rücken, damit man hier auch eine sinnvolle, vielleicht sogar eine positive Aufnahme Bescheid findet. Nö, habe ich gar nichts dagegen. Ja, dann machen wir das so und an die anderen herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Und dann können wir endlich zur Sache kommen, weil wir haben 2032 und wir wollen Pressedinge tun. Gut, als erstes habe ich hier schon mal organisatorisch drin den Vorschlag, zum wöchentlichen Rhythmus zurückzukehren. Das kann man ganz einfach behandeln. Wir haben hier ein paar Teammitglieder. Hat auch jemand schon fleißig eingetragen, ja und nein. Fehlt natürlich das Thema Enthaltung, das kann man auch schnell nachtragen. Das würde ich euch bitten, euch ganz schnell einzutragen. Bitte die Teammitglieder. Und dann sind wir nämlich dann gleich den nächsten Schritt weiter. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele Teammitglieder anwesend sind. Wir haben 6 Teammitglieder anwesend. 3 Stimmen sind bereits vergeben. Zeile 75, tragt euch bitte eins mit +1 in die jeweilige Zeile, was ihr meint. Fünf. Eine Stimme steht noch aus. Wir haben dann, ohne dass ich jetzt Farben überprüfe, ein Ergebnis. 4 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen. Die Entscheidung ist dann eindeutig. Wir sind dann nächste Woche Montag wieder um 20 Uhr hier präsent. Ich danke für die Entscheidung. Ich denke doch, dass das die Teamleitung entscheidet. Wir haben den Rhythmus. Das entscheiden die Leute, die die Arbeit machen und nicht die oben sitzen und irgendwelchen Blödsinn machen. Das geht hier aus dem Team heraus. Das Team ist die ÖA und nicht der Bundesvorstand. Ich habe das voll. Wenn der Bundesvorstand ist dafür zuständig. Und von der Sache her. Ist ein verwaltender Vorstand. Es reicht mir. Wirklich, es reicht mir. Ich bin hier fast am Ausflippen. Wurze. Ich nehme den Einwand der anwesenden Bundesvorsitzenden der Zuständigen zur Kenntnis. Ich höre heraus, wenn das gewollt ist, dass der Bundesvorstand die Verantwortung hier komplett übernimmt, auch für das Organisatorische, für das Team. Und ich würde glatt, wenn ich dann das Team fragen würde, fragen, ob sie denn noch im Team dabei bleiben wollen, wenn der Vorstand über das Team bestimmt, die hier freiwillig und ehrenamtlich Dinge tun wollen und freiwillig bereit sind, sich wöchentlich zu treffen. Genau wie der Vorstand auch. Jetzt sind wir endlich mal am Punkt angekommen. Was hat da gedauert, Thomas? Der Vorstand kann gerne die Arbeit komplett alleine machen. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Das ist dann so ein bisschen so ähnlich wie die letzte Zeit. Wäre es nicht mal an der Zeit, das ein für alle Mal zu klären, weil auch gerade Ralf Parli da so reingeplatzt ist, deswegen erlaube ich mir das auch mal. Vielleicht an der nächsten Woche das mal zu klären, ist das ein Team oder ist es eine Servicegruppe, die vom Vorstand eingesetzt und abgesetzt wird? Vielleicht könnt ihr dir diese Frage einfach mal klären. Dankeschön. Ja, das können wir gerne machen. Das ist eine Servicegruppe, deswegen heißt die Mailingliste auch so und so weiter und so fort. Ist das so? Ja. Ich frage nochmal nach. Ist das so? Also ich sage mal... Man möge jetzt bitte die Antwort genau überlegen. Ist das so? Gut, ich habe trotzdem zwischendurch eine Wortmeldung von Christos. Ja, wunderschönen guten Abend, die lieben Herrschaften. Also ich bin seit langer Zeit mal wieder hier im Mumble und ich dachte, wird ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ich höre hier so verschiedene Bad Vibrations, Kandidatengrillen, sonst was dergleichen. Ich bin nicht der Papst, lieber bestenfalls. Es wäre übrigens nicht schlecht, wenn wir hier in dieser Form miteinander reden. Ich weiß jetzt nicht, was hier im letzten halben Jahr passiert ist. Es interessiert mich persönlich auch nicht. Es wäre nur irgendwie total klasse, wenn wir versuchen, nach vorne zu kommen. Nach vorne heißt keine persönlichen Angriffe auf die Lilly, keine persönlichen Angriffe auf Nai, keine persönlichen Angriffe auf bestenfalls und so weiter und so fort. Ansonsten explodiert uns diese Partei. Darum bitte ich einfach mal nachzudenken. Danke. Ja, Christoph, ich danke für deine Worte. Jetzt sind wir aber trotzdem an dem Punkt, dass das Team hier, was in der Vergangenheit keine SG-Presse gewesen ist, sondern eine freiwillige Arbeitsgemeinschaft, die zusammen mit dem Bundesvorstand, weil wegen Zuständigkeit natürlich auch eine, sag ich mal, Teamleitung da war. Teamleitung bedeutet, man leitet ein Team. Und bestimmt nicht ein Team, habe ich zumindest mal so gelernt. Vielleicht habe ich das auch falsch gesehen, aber die Frage ist, weil die Frage von Bastian steht ja noch, anscheinend scheint hier ein Verständnis da zu sein im Bundesvorstand derzeit, dass wir hier eine Servicegruppe sind, die Hüpf und Springen macht. Und ich glaube mal, ich bin es nicht. Ich mache hier keinen Hüpf und Springen. Ich mache hier gerne freiwillig mit und das mache ich jetzt seit 2010, 2011. Andere sicherlich ähnlich. Die Frage ist, wie gehen wir jetzt zukünftig damit um? Bastian hat die Frage angeregt. Eigentlich müsste man die Frage direkt in den Vorstand hineinleiten. Ihr habt, glaube ich, diese Woche Donnerstag eine Vorstandssitzung. Ich würde dazu gerne mal was sagen. Ja, gleich. Ich habe trotzdem noch eine Frage gestellt. Ist diese Woche eine Vorstandssitzung? Das ist nur eine Frage. Ich habe den Terminkalender nicht vor der Nase. Nein, die letzte Vorstandssitzung war letzte Woche, ist also erst übernächste Woche wieder. Okay, danke. Dann, Kollege, ich habe jetzt nicht gesehen, wer es war. Maidaxer, glaube ich. Dankeschön. Ja, Martin Bernhard, mein Tagstag. Ich höre mir das schon eine ganze Weile an. Ich finde das einigermaßen bestürzend, dass Menschen hier auch aufgrund einzelner politischer Äußerungen aus Gruppen rausgehauen werden sollen. Solange die Äußerungen sachbezogen sind und niemand beleidigen, würde ich das erstmal für piratisch halten, dass wir uns das auch anhören. Denn wir wollten hier mal mehr Demokratie wagen. Und das heißt nicht Spartenparteien, sondern das heißt Vielfalt. Und die Vielfalt würde ich auch mal als Vorteil betrachten. Wenn wir mal in die Natur schauen oder in die Menschen rein, dann gibt es ganz viele verschiedene. Und das ist wohl das Optimum. Das haben wir hier bei der Piratenpartei. Und das ist ein großer Wert. Und den sollten wir uns auch bewahren. Und deswegen würde ich auch zu dem Thema, wenn der Vorstand hier sagt, er möchte gerne diese Gruppe übernehmen, dann sagen, dann soll der Vorstand mal aus der Satzung raussuchen, wo das steht und uns das schriftlich mitteilen. Dann können wir dann auch die Gruppe hier verlassen, wenn das hier einfach der Vorstand alleine machen will. Ansonsten ist erstmal bindend die Satzung. Und da ist jeder aufgefordert, einen Antrag einzubringen, der das in Zukunft klar definiert. Weil hier gibt es offensichtlich ein großes Problem der Deutungshoheit. Und das müssen wir langsam mal klären. Danke. Die Öffentlichkeitsarbeit der Partei vertritt der Vorstand. Und demzufolge halten wir auch den Kopf dafür hin. Und deswegen ist es auch wichtig, dass das an uns angebunden ist, natürlich. Gut. Dann kann ich nur aus der Vergangenheit noch mal kurz einen kleinen Schwank erzählen. Es gab mal so eine Zeit, das war so irgendwo so nach 2009. Ich glaube, Lady, du bist da auch schon viel unterwegs gewesen. Da gab es eine Arbeitsgemeinschaftspresse. Da gab es dann auch jemand, der Pressesprecher geworden war. Da wird ja momentan auch gesucht. Und dann gab es ein Team. Und das Team hat die Arbeit gemacht. Und auch der Bundesvorstand durfte dabei sein. Besonderung auf, er durfte dabei sein. Er durfte auch einen Einwand bringen, wenn irgendwann mal, geht ja mal gar nicht. Und dann wurde dann entschieden. Und da gab es sogar so ein Team, was dann entschieden hat. Das bestand aus knappen 8 Leuten. Und die haben untereinander gesagt, ja, sowieso. Und alle anderen waren natürlich auch noch am Rande beteiligt. Aber das waren diejenigen, die zum Schluss entschieden haben, passiert, passiert nicht. Wenn der Bundesvorstand massivst Einwände hatte, kam, okay, dann machen wir es wirklich nicht. Aber das war eine andere Arbeitsebene. Und später wurde hier mal eine SG-Presse eingeführt, die mittlerweile wieder aufgelöst worden war. Und wieder überführt wurde in eine Arbeitsgemeinschaft, die aber mit vom Vorstand geführt wurde unter der Bedingung nach dem Motto, es müssen immer Vorstände auch bei dem Freigewand dabei sein und so weiter. Wir tragen ja die Verantwortung. Ich würde mal glatt anregen, das ist meine persönliche Meinung, man klärt das bitte mal im Bundesvorstand. Und ich weiß jetzt nicht, wie die weiteren Teammitglieder das sehen, aber das wäre jetzt meine Idee. Ich würde auch mal die anderen Teammitglieder bewusst fragen, was würdet ihr jetzt machen? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, wie seht ihr das? Was habt ihr für eine Meinung? Ich weiß momentan auch nicht, wie wir damit umgehen können, wie wir jetzt weitermachen sollen, weil es gibt jetzt einen Einwand vom Bundesvorstand quasi, von Lilly über Via Lilly, top-down. Und wir haben eigentlich alle gelernt, wir sind nicht top-down und sind eigentlich Team. Wie seht ihr das? Kann ich ganz gut? Mach, du bist Team. Sorry, eben wegen gerade wegen des kleinen Wutausbruchs. Das war in der Tat nicht so geplant. Das nur mal so in die Runde. Ich würde sagen, können wir dafür echt um die ganzen Probleme, die wir haben, und es sind massive Probleme, die in der ÖA momentan herrschen, mal einen außerplanmäßigen Termin irgendwo vereinbaren, irgendjemand oder ich setze einen Doodle oder irgend sowas auf, dass wir uns dort mal treffen, weil es sind so viele Dinge einfach mal zu besprechen. Ich glaube nicht, dass wir das heute hinkriegen. Ich habe Zeit. Das war, glaube ich, der Hinweis, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass nur die Teammitglieder sich zusammensetzen, inklusive Leitung. Ist das korrekt? Nein, ich hätte gerne alle dabei, die sich zumindest für die Presse überhaupt nicht verantwortlich fühlen, sondern tatsächlich Interesse haben, damit man unter Umständen sogar neue Leute mit dazu findet, weil du kannst es nur in einem ordentlichen Diskurs, wo eventuell auch mal die Fetzen fliegen und ein bisschen Popcorn dabei ist, aber einfach alles, die Interesse haben, sollen sich melden, dass ein gemeinsamer Termin gemacht wird und damit sollte das eigentlich funktionieren. Das ist eine Anregung, mit der ich persönlich gut leben könnte. Das ist eine Geschichte. Gibt es noch weitere Wortmeldungen oder Meinungen? Also ich denke, die Leute, die wirklich mitarbeiten, die sollten da schon mitentscheiden, aber genauso gut auch Lilly, die für die Pressearbeit mitverantwortlich ist. Und mitarbeitet. Entschuldigung, ja. Ja, Doppelrolle ist schwierig. Gut, spricht was gegen diese Anregung, dass wir das mal über so ein Doodle organisieren? Sollte dann aber zeitnah passieren. Das ist auch klar. Dann würde ich ja gerade fragen, Wutze, magst du das mal in die Hand nehmen mit dem Doodle? Und wir haben ja so Mailing-Adressen, verschiedenste Kommunikationsmittel, über die man das dann schieben kann. Bin schon dabei, das fertig zu machen und Zeitraum über die nächste Woche mache ich das fertig, dass wir da nächste Woche was aussuchen können. Ja, ansonsten hätte ich einfach vorgeschlagen, in dem nächsten Montag, aber gut, du weißt. Gut. Ja, jetzt muss ich selber noch mal kurz nachdenken. Dann hat sich deswegen lassen wir noch mal ungeklärt, um es mal freundlicherweise zu sagen. Spricht also auch nichts dagegen. Dann klären wir noch mal erstmal andere Dinge. Dann werden wir vielleicht auch diese Abstimmung noch mal wiederholen. Das heißt, bleibt dann erstmal beim 14-Tage-Rhythmus. Dann kommt der Stand NGO-Kontakte. Da gab es auch vor der Sitzung heute schon mal ein paar Vordiskussionen dazu. Es kam die Anregung, dass man das vielleicht mal so machen sollte, dass man vielleicht einen Verantwortlichen im Bundesvorstand findet, via Antrag, der da per se erstmal zuständig ist. Und dann auch zusammen mit uns überlegt, wie man das befeuern kann, wie man da Dinge angeht. Gerne auch mal außerhalb der Pressesitzung, also auch da ein geeigneter Termin finden, um zu gucken, wie geht man es an. Und dann auch nach vorne marschiert dabei. Wäre das erstmal eine Idee? Das ist die eine und dann kommt bestenfalls mit einer Wortmeldung. Bin ich dran? Ja, du bist dran. Prima. Um welche NGOs geht's denn? Latte. Suchst du dir aus? Nee, Kollege. Also, das tut mir leid. Ich habe NGOs am Start, bis der Arzt kommt. Um welches Thema geht es? Um welche NGOs, welche wollt ihr denn haben? Also wir wollen, also es geht um wir, Entschuldigung. Welche NGOs wollen wir denn haben? Bestenfalls, das gehört in den Bereich hinein, dass man dann entscheiden müsste, weil NGO-Kontakte sind per se erstmal nicht böse. Das könnte sowas wie Reporter ohne Grenzen sein. Auf der freundlichen Ebene bis zu ganz bösen, die ich jetzt nicht kenne. Kann man dann zu entsprechender Zeit sicherlich drüber reden. Momentan geht es um die Grundsätzlichkeit. Lieber Thomas, ich habe NGO-Kontakte, bis der Arzt kommt. Die Frage ist, ob die interessant sind. Also die Frage ist, nach welchem Kriterium möchtest du den NGO-Kontakte haben? Gerne nochmal. Nicht das heutige Thema. Das Thema geht um die Grundsätzlichkeit gerade. Grundsätzlich. Er kann doch welche mal vorschlagen. Er könnte doch eine Auswahl vorschlagen, die er vielleicht für sinnvoll hält und dann wäre doch das schon mal ein Aufschlag. Ja, Zeile 87 im Pad, da steht ein Pad, da kann man Sachen eintragen und dann kann man sinnvoll später darüber entscheiden, wie man das macht. Auch mit Entscheidungskriterien kann man dann alles finden. Momentan ging es darum, das Vorgehen, was hier so in einer Vorbesprechung stattgefunden hat, dass das ein gangbarer Weg wäre, um hier mal zu Potte zu kommen. So, und jetzt habe ich einen Riesenstapel Wortmeldungen noch dazu. Ich habe einen Tensor. Ich lasse mal gleich den Danny voran, weil ich glaube, der steckt da eher im Stoff. Aber nur grundsätzlich... der Text, der dort in dem Pad steht, der ist schon ein bisschen älter, also namentlich wohl über ein Jahr alt. Und es wäre halt schön, wenn man das mal irgendwie finalisieren könnte. Das ist ja letztendlich nur ein Anschreiben an verschiedene NGOs, welche das sein werden. Gut, das ist der zweite Schritt, der zu klären wäre. Gut, danke. Danny. Abend. So wie der Vorstand vor 2 Wochen angefragt hat, habe ich 10 NGOs ausgewählt und die Anschriften von den NGOs in dem NGO-Pad eingestellt. Das findet ihr ab Zeile 29. Und jetzt wäre eigentlich noch die Frage, diesen Text fertig zu bekommen und dann mal zu verschicken. Oder gegebenenfalls diese Vorauswahl. Also ich habe mir da bei ein paar Leuten Rat geholt und habe dann aufgrund der Europawahl auf Europa einen Fokus gelegt und halt noch ein paar bundespolitische NGOs. Aber einfach mal eine bunte Auswahl, damit wir mal einen Anfang machen können. Text finalisieren und an diese Kontaktadressen geben, lieber Bundesvorstand. Also ja, ich weiß nicht, ob wir da noch wirklich eine Sitzung machen müssen. Gut, danke. Entschuldigung, auch das ist eine Variante, kann man natürlich tun. Ich weiß, es gibt auch andere Vorschläge, aber trotzdem frage ich jetzt trotzdem mal die Runde noch weiter, weil die Frage war ja aufgerufen. Christos. Ja, mir fehlte im Pad so ein, zwei Sachen, und zwar, wir sind ja auf Bundesebene, soweit ich mich entsinne, und nicht irgendwie, na, ist egal, das erspare ich mir jetzt. Und zwar ab 120 haben wir zwei wichtige Termine. Einmal der Termin am 21. und 22. Februar 2018, da ist der Bundestag, da ist die 13. Sitzung des Bundestages, da ist auch die Tagesordnungspunkte unter 123. Wir sollten vielleicht eventuellerweise darüber nachdenken, darüber zu schreiben. Da ist zum Beispiel ein Punkt, der von der FDP eingebracht worden ist, der Moment. Und zwar um 16.10 Uhr am 22. Februar in der 14. Sitzung geht es um Cannabis-Modellprojekte. Das bedeutet, die FDP haut momentan auf unser Thema ein. Und die Grünen machen da auch was zu. Eventuellerweise, dass man da was macht. Dann gibt es verschiedene Punkte, wo wir sagen können, was uns interessiert oder wo wir darauf eingehen. Weil das wird im Endeffekt die Medien die nächsten, sage ich mal, 3 bis 5 Tage dann interessieren, was da rauskommt und was nach vorne gepusht wird. Vielleicht sollte man vorher was vorbereiten und vielleicht sollte man sich darüber Gedanken machen, was wir dazu schreiben wollen würden. Danke. Christoph, ich danke dir für den inhaltlichen Hinweis. Das können bestimmt mal jemand noch irgendwo auch noch in den Text mit unten einschieben. Wir sind aber trotzdem gerade noch beim Thema NGOs. Ich würde gerade dazu was sagen, aber gerne nach den NGOs. Ich habe das einfach nur eingebracht, Thomas, bei 120 dachte ich, wir können ja mal ein bisschen Politik machen, weißt du? Du, ich würde mich freuen, wenn wir wieder Politik machen, das werden wir sicherlich auch hinkriegen. Dann bedanke ich mich, lieber Thomas, danke. Gut, aber trotzdem NGO-Kontakte, jetzt haben wir ja so jetzt zwei Vorschläge bekommen, nach dem Motto, wir machen das mit irgendeinem Text, der da irgendwo in irgendwelche NGOs ausgewählt wird. Und ich hatte den Vorschlag raufgenommen aus der Vordiskussion, wo es dann im Endeffekt hieß, wir machen das mit erstmal Zuständigkeit Bundesvorstand, gerne auch in Zusammenarbeit mit dem Presseteam oder wer auch immer noch dazukommen will, dass man dann entsprechend mal auch sich Gedanken macht, wie man das sinnvoll gestaltet, wie es besser sein könnte, ob man persönliche Kontakte machen, ob wir Auswahlkriterien brauchen, rauf und runter, welche NGOs sinnvoll sind. Das kann man ja gerne auch im Team diskutieren. Die Frage ist jetzt, weil ich mache das jetzt bewusst auch hier mal mit einem Meinungsbild, welche der Varianten hier von unserem Team gerne gesehen wird, damit wir hier auch einen Schritt weiterkommen. Ich würde aber irgendjemand bitten, das auch mal in den Text hineinzuschreiben, weil sonst kommen wir nicht weiter. So, dann in der Tat, wo das jetzt dann erstmal noch bestimmt in den Text irgendwo bei Zeile 89 folgende hinzugefügt wird, gucke ich nochmal zu Zeile 95, da steht Stand Arbeitsprozesse. Da ist auch mittlerweile schon dran gearbeitet worden. Danke, Danny, für die Überarbeitung. Ich würde aber auch hier vorschlagen, das werden wir nochmal abwarten, sicherlich die weitere Behandlung dieses Themas, wenn denn auch dieses organisatorische, also mit dem wöchentlichen Rhythmus und die vertiefte Unterhaltung darüber mit weiteren Kriterien stattgefunden hat. Gibt es da Widerspruch? Gut, dann gibt es anscheinend keinen Widerspruch, dann machen wir das so. Dann gibt es noch. Ja. Entschuldige, Grumpy. Oh. Ganz schnell. Alles klar, ich füge nochmal Adressen von unseren Kernthemen Freifunkleuten ein, weil in Nordrhein-Westfalen haben wir es tatsächlich geschafft, die landesweite Förderung zu etablieren innerhalb der letzten 5 Jahre, die immer noch von CDU, FDP heutzutage weitergeführt wird. Und weiter. Ja, ich danke dir dafür, weil es schadet nichts, wenn wir auch, sag ich mal, solche Infos kriegen. Die habt ihr zwar schon seit Jahren, aber egal, weiter. Du weißt, das ist mit den, du weißt, man kriegt die Information an einer Stelle und leider kommt sie dann irgendwie nicht überall an. Aber gut, auch da müssen wir daran arbeiten, das kriegen wir auch wieder hin. Arbeitsmittel, wo kam eine Wortmeldung? Von mir, die hattest du auch aufgenommen. Mag sein, habe ich dann jetzt völlig übersehen. Ja, macht ja nichts. Das hatte ich nach Christus gesagt. Und auch geschrieben. Mag sein, ich habe es jetzt im Patchet nicht gesehen dann. Darf ich? Dann mach schnell und dann gucken wir weiter. Ich mach immer schnell. Also, ich danke dir erstmal, Christus, für die schöne Brücke, die du gebaut hast. Es ging um Cannabis. Thema ist am 22. auch Thema im Bundestag. Aber es ist leider im Vorstand nicht als Kernthema vorgesehen und wird auch daher nicht behandelt und auch nicht als Pressemitteilung trotz Diamanten in NGOs behandelt. Es tut mir leid. Ich habe es versucht. Es wird nicht wahrer, wenn man es ständig wiederholt. Ja, Lilly, das tut mir leid, das kann ich bei dir auch nur sagen. Und ich sagte nochmals, wenn du behauptest, dass ich gelogen habe, dann werde ich dich anzeigen. Ich freue mich drauf. Gut, könnt ihr das bitte mal außerhalb der Sitzung machen? Also, ich würde gerne zu Protokoll geben, es gibt keine Festlegung von irgendwelchen Kernthemen oder sonst jedweden Sachen. Es ist einfach eine schlichte Frage, ist etwas für eine Pressemitteilung so relevant, also ich nenne es jetzt mal Schöpfungshöhe, wie es immer so schön heißt, auch wenn das ein Begriff aus einem etwas anderen Zusammenhang ist, aber erreicht es eine so gewisse Relevanzhöhe, dass es eine Pressemitteilung bekommt? Gut, ich sag jetzt mal, ne? Gut. Dann stell ich mal in den Raum. Ich weiß, was du meinst. Und es geht darum, dass es etwas Aktuelles ist. Dass es etwas ist, was im Zweifel in die Zukunft oder zumindest in die nächste oder in die kürzeste Vergangenheit guckt. Und diesen Mann, den ehemaligen Polizeipräsidenten von Münster, den ich an der Hand hatte. Und wo du gesagt hast, das ist für eine Pressemitteilung uninteressant, weil der Mann unbekannt ist. Das ist ein Diamant. Ja, nicht nur ich, sondern der halbe Vorstand. Ich möchte dieses Ding einfach mal ausgekocht haben. Und dann höre ich auch auf. So, dieser Mann ist ein Diamant der Legalisierungsszene und der ist sehr bekannt. Und dieser Mann ist der Vorstandsvorsitzende von LEAP, Laws Enforcement Against Prohibition. Und die haben eine Pressemitteilung rausgebracht, um der Koalitionsverhandlung Hinweise zu geben, wie man mit dem Problem der Drogenpolitik umgeht. Und das war genau montags ist die ist das Ergebnis der Koko veröffentlicht worden und sonntags wäre der Tingemin gewesen. Jetzt bist du dran. Ja, wir haben dir mehrfach die Begründung dafür gegeben. Es haben dir auch Leute gegeben, die an Pressemitteilungen. Ja, Astrid hat das auch und Carsten auch, aber wie gesagt, ist in Ordnung. Ich nehme das natürlich, doch. Ist ja in Ordnung. Aber wie gesagt, ich nehme das nicht weiter übel. Es ist in Ordnung. Gut, ich sag mal, ausgesprochen in so einem großen Teil auf jeden Fall. Danke auch hierfür. Kommen wir nochmal kurz zurück. Stand der NGO-Kontakt. Ich habe jetzt das mal mit dem Meinungsbild selber so geschrieben. In Zeile 91 folgen ist das wohl mittlerweile. Einmal PA02, 10 NGOs rund Text renoviert, sprich das als Nukleus, wäre Variante 1. Variante 2, Vorstand zuständig finden, gesonderte Sitzung dazu. Mit wie machen wir das? Habe ich mal simpel zusammengefasst. Ich würde mich freuen, sag ich mal, wenn wir uns da auch eine Variante jetzt einigen könnten, damit wir auch hier einen Schritt weiterkommen und das nicht die nächsten Monate noch weiter vor uns herschieben. Tragt euch bitte ein, Zeile 96, 97, welche euch davon am besten gefällt. Liebe Teammitglieder. Ganze 2+1 habe ich schon. 8 waren wir vorhin, glaube ich, anwesend. Oder 6er, ich bring's euch mal nach. Oder später anscheinend hat noch jemand dazu geschrieben. Das akzeptiere ich. Zeile, Entschuldigung, ich habe geschlafen. Zeile 91 folgende. Danke. Zu viel zum Lesen. Hä? Nee, es geht nicht darum, was in dem Pad drin steht. Es geht darum, wie wir den Weg dazu gehen, Kinders. Es geht darum, machen wir das, dass da irgendeiner irgendwas durch die Gegend und 10 aussucht und jetzt schon mal anschreibt. Oder ob wir das erst beim Vorstandszuständigen finden und dann wir uns bereden, wie gehen wir hier sinnvoll vor und wie machen wir das? Machen wir das nach Kriterien oder dergleichen mehr? Solche hübschen Kleinigkeiten. Kann man alles, beides machen. So, jetzt haben wir schon mal 4. Da fehlen noch ein paar Plusse. So, dann mache ich das mal wieder mit dem Rückwärtszählen. Ich fange mit 5 an und wenn es dann bei 1 gelandet ist, kommen wir zum Ende und haben dann sowas wie ein Ergebnis. Gut, ich brauche es noch nicht mal. Es werden immer mehr plus 1 für die Variante PR02. Dann scheint das wohl, auch wenn ich weiß nicht, ob das alle Teammitglieder ist, dann läuft die Variante PR02. PR02, du hattest das ja irgendwie schon mal vorgesprochen, dann hast du, glaube ich, auch den Hut auf, dass das läuft. Ich hatte den Hut auf. Ja, das ist doch super. Aber dann haben wir das hier auch mal auch bei uns geklärt. Und dann Moment, Thomas. Ich hatte den Hut auf, diese Liste zu erstellen, um sie dem Vorstand zu übergeben, da gesagt worden ist, dass mehr als 10 nicht drin ist mit dem Kontaktieren. So, und jetzt gehe ich davon aus, dass mit dieser fertigen Liste der Vorstand sich den Text nochmal anschaut und dann das Ding einfach rausschickt. Und sagt, hey, hallo liebe NGOs, wir würden gerne mit euch reden. Ja, dann hast du den Hut auf, das gerne auch mitzuteilen. Du warst dabei, deswegen, ich würde mich freuen, wenn du dich drum kümmern. Du bist von Anfang an dabei. Es ist dein Baby. Könntest du uns das einfach bloß kurz an Vorstand Ed mailen mit dem Link zu dem Pad, das wir jetzt im OTRS haben, dass wir da auch quasi das sozusagen nachverfolgen können? Das wäre lieb, Dankeschön. Kann ich auch machen. Danny, darum geht es ja. Wir müssen ja weitermachen. Dann haben wir noch Arbeitsmittel Mattermost. Ist die Frage, meine, die haben sich zwar schon Persönlichkeiten eingetragen, oder ob wir die Frage, ob wir das heute noch behandeln wollen oder ob wir das auch nach dieser gewissen Doodle-Sitzung oder was das ist, dann danach behandeln. Zur Meinung? Oder soll das Ergebnis so stehen bleiben? Ich weiß es nicht, also ich frage euch, ihr seid das Team. Geh weiter. Dann lassen wir es heute so stehen und nehmen das als noch nicht endgültiges Ergebnis mal so hin. Dann kam noch das Thema auf Strategie. Wie gehen wir jetzt zukünftig vor in der Pressearbeit? Wie wollen wir weiter vorgehen? Wir wissen, das war auch ein Teil der Vordiskussion schon. Wir haben ja freundlicherweise mindestens also auf jeden Fall 2 Landtagswahlen und sicherlich auch noch die Europawahlen im kommenden Jahr. Wir wissen, dass wir momentan in der Presse in der Regel nicht auftauchen. Da müssen wir uns auch drüber unterhalten. Aber auch hier stellt sich die Frage, wollen wir das dann heute behandeln oder wollen wir das auch nachbehandeln oder in der anderen Sitzung mit dem Doodle behandeln? Ich würde es glatt mal sagen, wir machen das auch ein bisschen mit dem Doodle und danach vertieft. Es gibt ja eine Wortmeldung von mir, das fände ich gut, wenn die noch dran kann. Sekunde, annehmend hatte ich hier gerade, Entschuldigung. Annehmend und dann Wutze. Ja, Entschuldigung, ich habe vergessen, meinen Namen da einzutragen. Hole ich gleich nach. Also unabhängig davon, was bei dieser Sitzung rauskommt, ob jetzt Arbeitsgruppe, Servicegruppe, Krabbelgruppe, wäre es ja schön, irgendwie Themen zu setzen. Das kann man jetzt hier innerhalb dieses Presseteams machen. Das ist ein gewisses Selbstverständnis, was man an den Tag legen kann. Mein Verständnis von so einer Partei ist aber, dass das irgendwo hauptsächlich von außen gesteuert wird. Sprich, wenn es um die Europawahl geht, von irgendeiner Gruppe, Kommission, Gemeinschaft, die Themensetzung, Strategien Richtung Europawahl macht, die dann eben sagt, liebes Team Presse, folgende Sachen wollen wir gerne bespielen, wir brauchen Hilfe, könnt ihr das leisten? Und gleiches gilt auch für Bundes-, Landes- und Schießmichtopolitik. Da stellt sich halt die Frage, welchen Weg man gehen will. Möchte man hier die Parteipolitik setzen in der ÖA oder möchte man das halt gerne von außen mit den jeweils Verantwortlichen geklärt kriegen und dann das gemeinsam bearbeiten? Ja, danke für die gute Frage. Mag jemand sich äußern? Dann, wenn sich niemand äußert, würde ich mal vorschlagen, versucht das mal bitte ins Pad noch mit einzutragen als Frage. Dann nehmen wir das in die weiteren Fragerunden, Besprechungen oder wie auch immer noch mit rein. Dann Wortmeldung Wutze. Ich würde das eigentlich auch in den auszuwürfelnden Termin nächste Woche mit reinpacken, da Strategie auch in vielen Fällen immer eine Arbeitsweise mehr oder weniger beinhaltet oder diesem zugrunde liegt und wir sowieso darüber diskutieren müssen, unbedingt dringend müssen, sollte man eigentlich die ganze Geschichte damit reinpacken, würde ich sagen. Ja, dann scheint das so, ich sag mal so, dann machen wir das einfach. Dann kommen wir nämlich auch weiter und kommen vielleicht auch nochmal heute zu politischen Themen oder ähnlichen Dingen. Ich würde kurz, entschuldigt, dass ich reingrätsche, vorschlagen, da wir ja in knappen 3 Wochen in Kassel uns das nächste Mal sehen zur Programmkonferenz, wo ich hoffe, dass viele auch von euch dabei sein werden und wir da sowieso einen ganz, ganz festen Slot zur Pressegeschichten haben, dann wäre das vielleicht auch sinnvoll, dass wir so bestimmte Sachen auch mal face-to-face besprechen und uns da zusammenfinden. Ich wollte da bloß darauf hinweisen, weil das die nächste Gelegenheit wäre, sich direkt zu sehen. Ja, danke für den Hinweis. Ich vermute mal aber trotzdem, es werden viele Persönlichkeiten, ich unter anderem, nicht anwesend sein. Das ist schade. Das ist dem Vorstand aber schon bekannt. Gut, aber danke für den Hinweis. Schauen wir mal. Politische Themen. Offene Texte haben wir hier einen, hat einer reingeschrieben. Ich habe es nicht getan, da gibt es einen Vortrag. Warte mal. Der My Darkstar hat noch eine Wortmeldung, die hast du oben schon übersehen. Ah, Entschuldigung. Das ist so, wenn man hier 3 Sachen parallel guckt. Dankeschön, wer immer das jetzt gerade war. Ja, ich würde gerne noch mal was zu dem Thema Deutungshoheit im Presseverteiler sagen. Also ich finde es schon, das ist ein sehr wichtiges Thema. Und das ist auch ein Thema, was natürlich auch als solches die Piratenpartei nach außen vertritt. Ja, das heißt, die Frage, ob hier Themengruppen was posten dürfen über den Presseverteiler oder ob das immer noch der Vorstand entscheidet, das ist eine politische Frage. Und das ist auch eine wichtige politische Frage. Und auch der Vorstand könnte ja der Presse sagen, bei uns dürfen die Themenbeauftragten posten. Es sollte aber eben auch mal festgelegt werden, damit es nicht jedes Mal diese Einzelstreitereien gibt. Diese Einzelstreitereien zwischen einzelnen Personen, wie wir es jetzt gerade nochmal zwischen Lili und bestenfalls beobachten konnten, die sind ja nur ein Symptom. Sowas haben wir hier seit Jahren gehabt und das ist nicht hilfreich für die Piraten. Wenn es dann immer wieder Personen gibt, die sich persönlich dann da irgendwie einen Hals kriegen, weil der eine was machen wollte oder der andere fand es jetzt nicht so gut. Sondern da bräuchten wir dann wirklich mal eine Entscheidung darüber. Und solange keine abschließende Entscheidung gefällt ist, wer jetzt hier eine Presseveröffentlichung macht, da würde ich vorschlagen, dass der Piratenvorstand den Twitter-Account Piratenvorstand nutzt und auch der besten Fall seinen eigenen Twitter-Account oder mit seiner Themengruppe einen aufmacht und den nutzt. Und ansonsten hier in diesem Team eine Meinungsbildung stattfindet, wie wir das halten wollen. Und dann kann das ganze Team sich überlegen, wie es sich in Zukunft verhalten will. Und ein paar Leute können gerne auch sich dem Vorstand anschließen. Und der Rest kann ja auch eine Basisgruppe gründen. Aber dass wir uns jetzt jedes Mal bei jedem einzelnen Vorfall, wo einer was veröffentlichen möchte, dann in die Haare kriegen, wer jetzt wem was zu sagen hat. Das finde ich grundsätzlich unpiratisch. Das hat auch mit demokratischer Meinungsbildung nichts mehr zu tun. Das ist dann wirklich, ich bin hier der Chef und du musst dann so machen, wie ich es will, sonst hast du hier nichts zu suchen. Das finde ich einfach auch unpiratisch und auch gemein gegenüber Leuten, die sich hier eigentlich engagieren wollen. Das hilft uns nicht weiter. Dankeschön. Gut, das war ein schöner, langer Beitrag. Wenn du eine Chance hast, trag ihn bitte auch noch ins Pad ein, weil ich glaube, der gehört auch in die große Diskussion noch mit rein. Und da kann das dann sicherlich auch vernünftig abhandeln, weil du hast viele gute Fragen gerade reingestellt. Dann habe ich ja noch festgestellt, Danny, du hast auch noch eine Wortmeldung. Ja, ich wollte kurz anmerken, das mit den Arbeitsprozessen, Haben wir jetzt übersprungen oder wird das jetzt auch bei dieser anderen Sitzung gemacht? Weil das ist nämlich gerade der Kern des Problems. Die Arbeitsprozesse stehen momentan nicht fest. Das wird nach der Sitzung dann danach behandelt quasi. Weil vorher bringt es, glaube ich, nicht, wenn wir über etwas reden, was später nochmal neu diskutiert oder vielleicht zerdiskutiert oder was auch immer passiert. Da bin ich jetzt insofern irritiert. Also die letzten Pressesitzungen hieß es immer, wir sollen da bitte das vorgeben, wie das gemacht werden soll. Jetzt haben wir uns da zusammengesetzt und haben da schon mal so einen ersten Entwurf, der noch nicht ganz finalisiert ist. Also das ist jetzt soll es jetzt doch nicht so sein. Das hat niemand gesagt. Es ist eine wunderbare Arbeitsgrundlage. Ich habe mich ausdrücklich auch für die Arbeit bedankt, die ihr gemacht habt. Aber da scheinen noch ein paar andere Fragen vorher noch im Raum zu stehen. Unter anderem der Umgang, ist das hier eine SG-Presse oder ist das eine AG-Presse? Ist Weisungsbefugnis gegeben oder dergleichen? Viele Dinge, die befragt werden. Deswegen haben wir bewusst gesagt, es gab auch in dem Moment keinen Widerspruch, dass man sagt, okay, das machen wir dann später. Deswegen danke für die Arbeit, weil es ist eine gute Arbeitsgrundlage, die brauchen wir auch. Egal, wie das zukünftig weitergeht, aber es ist da eine Arbeitsgrundlage vorhanden. Naja, das Team hat in den letzten Sitzungen ausdrücklich gewollt, dass es da eine Vorgabe gibt. Deswegen ist jetzt nur meine Frage, ist das jetzt nicht mehr gültig als Entscheidung? Das ist immer noch nicht ungültig. Aber momentan ist es, wir können uns auch gerne dann, wenn du das möchtest, auch nochmal ganz intensiv anschauen. Bloß die Frage ist, ob die Leute, die jetzt da drin stehen, dann auch noch dabei sind, wenn diese Sitzung stattgefunden hat und man feststellt, es ist nicht so und man muss sich neue Teammitglieder suchen. Das ist dann alles ein bisschen obsolet. Naja, die grundlegende Frage ist doch, möchte man qualitativ hochwertige Pressearbeit für die Piratenpartei machen, ja oder nein? Also jedenfalls ist das meine Grundfrage. Und wenn die jeder für sich beantwortet hat, dann kann es doch eigentlich weitergehen. Das ist eine der Sachen, die wir dann sicherlich besprechen werden auf dem Doodle-Termin oder wie auch immer der jetzt genannt ist, wo denn mal Dinge besprochen werden. Soweit, Lilly, d'accord? Danke. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt habe ich noch eine Wortmeldung von Reinhard. Ja, ich wollte mal fragen, wir hatten mal einen Artikel zu Alt-2 und Alt-2 an der Ladenkasse veröffentlicht. Wann steht er auf der Seite? Im PET ist da auch eingetragen mittlerweile. Zur Veröffentlichung. Ich habe den bis jetzt noch nicht gesehen. Bin ich jetzt persönlich überfragt? Wer kann es beantworten? Im PET müsste dann auch immer ein Stand stehen, ob der gerade im Lektorat ist oder nicht. Wenn das nicht eingetragen ist, dann müsste man das mal nachtragen. Weil, nee, da habe ich ja keinen Zugang drauf aufs Lektor, auf dieses Pad. Ich meinte, die Lektoren bzw. die Bearbeiter müssten halt immer den aktuellen Stand eintragen. Wenn das nicht passiert ist, dann müssten wir das jetzt mal nachvollziehen. Okay, danke. Gut, danke, Lilly. Gut, dann haben wir auch da die letzte Wortmeldung dann erledigt. Gucken wir mal weiter. Wie gesagt, nach der, sag ich mal, Doodle-Sitzung. Dann gibt es hier noch die offenen Texte, das ist klar, da wurde ja gerade darauf hingewiesen. Gucken wir nicht rein, da hat noch jemand eine PM zur PSC hier reingestellt, das habe nicht ich eingestellt. Da kenne ich jetzt keinen Sachstand, ich habe auch nicht reingeguckt mehr. Es ist wohl schon Zitat ist freigegeben, Lektorat ist nicht drin, Freigabe ist nicht drin. Lilly, magst du dir das angucken und mal gucken, ob du das auch in die Freigabegruppe zur Weiterbearbeitung reingibst, bitte? In der Gruppe sind alle drin, kann jeder reinschmeißen, wer will. Das ist eine Bitte, weil ich bin theoretisch schon seit 13 Minuten in einer anderen Sitzung. Auch ich, ja, genau. Willkommen im Club. Siehste, aber ich bin mir sicher, da wir ja fast alle in der Gruppe sind und wer da noch nicht drin ist, den müssen wir noch reinziehen und von daher kriegen wir das schon aufs Laufende. Gut, dann die Bitte an irgendjemand Trademark, das mal bitte in die Freigabegruppe reinzugeben oder wie auch immer die gerade heißt. Gut, dann steht hier noch Artikelserie zur Sondersignalisierung GroKo-Vertrags, wurden 3 Artikel veröffentlicht. Geht es noch weiter? Was ist noch on hold? Ja, Nabin, das ist von mir. Hallo, Masch. Hi, hi. Ja, wir hatten damals eine lustige Artikelserie, die sich vielleicht mittlerweile auch gedanklich oder thematisch oder ne, und so weiter überholt hat. Allerdings ist nach 3 Artikeln die Serie abgebrochen, obwohl sicherlich noch was on hold ist. Deshalb die Frage, die Sachen, die redigiert sind, die schon freigegeben sind, die aber noch im Pressepad, also in diesem Metapad stehen, gehen die noch online oder können wir da jetzt einen Haken dran machen? Nö, die gehen noch online. Wir haben ja dann den GroKo-Vertrag vor uns. Von daher sind bloß die Abstände ein Tucken größer geworden einfach. Gibt's, weil wir nicht 100 Artikel haben. Gibt es einen Grund für die größeren Abstände, weil wir ja da durchaus mehrtägige Lücken haben auf dem Bundesblock? Ja, wegen der, weil sich die GroKo sozusagen Sachen ja noch hinziehen und damit wir dann immer mal wieder einen haben und nicht so staccato und dann null, weißt du? Das hätten wir vielleicht am Anfang gleich auf einen größeren Abstand stellen sollen. Das lässt sich jetzt aber nicht mehr rückgängig machen. Ja, das stimmt. Der Abstand ist jetzt aber doch entsprechend quasi null seit längerer Zeit. Insofern ist die Argumentation, die du gerade angeführt hast, eigentlich die Gegenargumentation. Also ich weiß nicht, wenn da nur noch einer liegt und du den on top setzen möchtest, genau zum passenden Zeitpunkt, dann gebe ich dir völlig recht. Ich habe jetzt leider nicht den Überblick, ob da nicht vielleicht doch noch 2, 3 liegen, die man durchaus zwischendurch setzen könnte. Wenn immer alles im Übersichtspad eingetragen ist, müsste es eigentlich soweit alles sein, aber ich weiß es jetzt tatsächlich auch nicht, weil ich, wie gesagt, 2 Minuten nach 20 Uhr überhaupt erst rein bin von meinem heutigen Tag und den Ausschusssitzungen. Von daher kann ich dir aktuell jetzt direkt nicht sagen. Ja, aber die Timeline dieses Pads bezieht sich ja jetzt auf die letzten Wochen. Insofern ist das mit heute 20 Uhr jetzt für heute akzeptabel, aber für die Tage vorher meiner Meinung nach nicht. Ich kann es aktuell nur nachgucken, dann kann ich dir mehr sagen. Gut, danke, tu das bitte. Mach mal bitte, weil ich möchte nämlich auch gerne in der Sitzung ein bisschen weitermachen. Du könntest ja gerne dann das Ergebnis noch nachtragen. Aber danke auch für die Nachfrage, Masch. Du, was hatten wir sonst noch? Naja, wichtige Thementermine, geplante Artikel. Da wurde eingetragen, am Donnerstag, am 22.02. entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, sind Dieselfahrverbote in Städten zulässig? Da steht die Frage, sind wir vorbereitet? Gibt es Ansprechpartner? Ist jemand vor Ort? Das kam von mir. Ah, die Eiself, der Eiself. Hatte ich ja schon mal vor ein paar Wochen angesprochen. Deswegen war jetzt nur eine Frage, ob, egal wie das jetzt ausfällt, ob wir da drauf irgendwie vorbereitet sind. Kann ich dir so sagen, pressetechnisch noch nicht. Das weiß ich aus Gründen. Ich weiß, naja, The Bug ist nicht der einzige. Ich weiß, die AG Bauernverkehr, ihr habt ja gerade wieder in Nordrhein-Westfalen versucht, neu aufzubauen, wäre da ein Teil davon. The Bug wäre auch eine Variante, weil das so ein bisschen übergreifend ist, auch mit anderen Themen. Und es steht gerade drin, Tensor würde sich in die Fragestellung einbringen. Ich glaube, das bringt uns schon mal einen Schritt weiter, damit wir das zumindest schon unter Beobachtung haben und eventuell dann auch das ausschlachten in irgendeiner Art und Weise. Entweder vorher, dahinter oder wie auch immer, weil der Weg dann läuft. Deswegen eine Frage, da ja Lilly da ist und es in ihrem Stadtteil stattfindet. Wäre denn die Möglichkeit, dass jemand von uns auch vor Ort ist? Ich kann dafür nicht garantieren. Ich habe am Donnerstag auch wieder Sitzungen. Das käme ganz wesentlich drauf an, auch wie lange sowas dauert und wie lange da vorher Einlasskontrollen und andere Sachen sind. Das ist ja bei den großen Gerichten immer ein bisschen schwierig. Gut, können wir das auf einem kleinen Dienstweg dann irgendwie noch die Tage regeln? Oder wir haben ja auch eine Mailingliste, wo man darüber kommunizieren kann. Ja, gut. Alles gleich, danke. Aber danke auch, Tensor, dass du dich da mit einklingst. So, dann steht hier irgendwas mit folgenden Terminen. Das ist wichtig, der 21. Februar. Das, keine Ahnung, was am 21. Februar ist. 22. Februar steht hier FDP-Antrag Cannabis und es, ich glaube, entschuldige, zum 21., wenn ich jetzt nicht irgendwas klingelt da, ich glaube, da war was mit Paragraph 218, 219, aber ich müsste, vielleicht kann jemand in die Richtung ermitteln. Es könnte sein, also irgendwie, wie gesagt, da klingelt was im Hinterkopf. Der Link steht drunter, den habe ich vorhin gepostet, 21. 22. Februar ist der Bundestag und die jeweilige Tagesordnung zu den jeweiligen beiden Tagen steht da drunter. Ja, das heißt, wir müssen nochmal reingucken. Ja, das können wir ja sicherlich noch machen. Mag sich jemand da mal berufen fühlen, da noch ein bisschen, also Cannabis bin ich mir sicher, da haben wir jemanden, der sich da sicherlich drum kümmern wird. Bist du noch da? Bestenfalls. Da ist er, ja, natürlich. Was heißt kümmern? Wo wollt ihr hin? Du, das kann ich dir nicht verraten, weil ich den Antrag nicht kenne. Aber wo seid ihr denn jetzt gerade? Ich habe nicht aufgepasst. Im Bundestag oder was? FDP-Antrag Cannabis. Ja, es gibt zwei Anträge. Es gibt einen von der Linken und von der FDP. Das eine ist ein Antrag auf kommunale Abgabeprojekte und bei dem anderen muss ich echt sagen, weiß ich gar nicht genau, aber es sind wie gesagt zwei Anträge und die sind am 22. angesagt, also das heißt, das Zeitfenster ist jetzt auch extrem knapp, es sind jetzt noch 3 Tage, also es kann auch der 21. sein, ich müsste nochmal nachgucken, aber ja, das läuft und es wird natürlich auch abgelehnt werden, das wissen wir alle. Ja gut, das ist die eine Geschichte, aber man kann es ja vielleicht thematisch begleiten, deswegen auch hier im Vorwege, im Nachwege, wie auch immer. Also Ich habe nicht den Eindruck, dass es den, ich sag's nochmals, das sind nicht die Kernthemen der Piraten und ich habe da Gas gegeben, ich glaube nicht, dass das wirklich angesagt ist. Das kann ich dir nicht beantworten, also ich auch nicht. Für mich als Presseteammitglied ist das ein wichtiges Thema, weil wir das die letzten Jahre deutlich befeuert haben. Und wenn wir da jetzt wirklich nicht mehr dabei sind, ich glaube, das wäre etwas auffällig. Negativ auffällig. Es gibt, wenn ich mal, es gibt um 16.55 Uhr nach dem Cannabis-Beschluss den Lobby-Registergesetz. Das ist relativ interessant, dass man das aussehen sollte. Und ich widerspreche den bestenfalls, dass es von den Linken kommt, sondern es kommt von der Fraktion Bündnis Die Grünen, der zweite Antrag, nur so zur Kenntnisnahme. Mein Lieber, ich sag's nochmal, es sind zwei Anträge. Es ist einer von der FDP und einer von den Grünen. Ja, du hast gesagt die Linken, deshalb wollte ich da Entschuldigung, okay, alright, danke. Ja gut, das sind so die Freudchen, die wir alle mal haben. Die Frage, die sich aber auch stellt, stelle ich mal Frage in den Raum. Für Anträge, die sowieso abgelehnt werden, ja, weil wir haben noch keine Regierung, ist natürlich auch die Frage, muss man dann als Piraten auch noch sagen, ja, wäre schön gewesen, wenn, ob wir nicht genügend andere Dinge zu tun hätten, die viel wichtiger wären. Genau. So, wir können uns ja darüber streiten. Ich habe bewusst in meiner Wortwahl auch gesagt, vorher, hinterher, wann auch immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu befeuern. Und ich weiß, wenn so etwas stattfindet, sollte man immer diese Silbe Prä davor haben. Das mit dem Danach ist immer meistens immer das Kritische. Ich glaube, da wird Lilly mir deutlich recht geben. Weil wenn man vorher sich äußert zu etwas, ist es immer, man könnte einen Nachrichtenwert erzeugen. Das ist die eine Variante. Schöpfungshöhe ist noch ein anderer Begriff, den finde ich immer genial. Weil wer definiert das? Aber das ist eine andere Baustelle. Aber man muss trotzdem gucken, was man da macht. Und wir haben ja ein Team und da kann man ja gucken, ob man kollaborativ da vielleicht sogar was hinkriegt. Wir müssen gucken. Aber ich bin froh, dass wir erstmal schon mal die Info haben und ich würde mich freuen, bestenfalls, wenn du da schon mal uns mit Futter versorgst. Das würde uns deutlich helfen, weil ich habe von dem Thema keine Ahnung. Ich kann euch natürlich selbstverständlich versorgen, aber ich weiß ja gar nicht, was ihr haben wollt. Also ich verstehe die Welt nicht, weil ich verstehe es einfach nicht. Weil, also, wer glaubt, dass Drogenpolitik kein Kernthema der Piraten ist, das kann ich nicht. Können wir bitte den Begriff mit dem Kernthema jetzt mal streichen? Es hat nie jemand so etwas erwähnt oder sonst was. Und es nervt wirklich unendlich. Es ist am 6.1. erwähnt worden und es ist auch in der Polge-F-Runde erwähnt worden. Nein, sorry. Es tut mir leid. Nein, ich muss das bitte zum Punkt bringen. Es tut mir leid. Es ist nicht als Freiheitsthema, es ist nicht als Überwachungsthema erkannt worden. Und Leute, was soll ich denn machen? Bestenfalls. Ich glaube, wir unterhalten uns nochmal gerne auch nochmal nach der Sitzung oder außerhalb der Sitzung dazu aus Gründen. Ansonsten, wie gesagt, wir können da sicherlich was gerne machen. Ich würde mich freuen, wenn du uns da mit Futter befeuerst. Ich habe keine Ahnung. Ich helfe dir auch gerne beim passenden Artikel. Mache ich auch gerne. Sodass wir da wirklich was dabei rauskriegen. Weil, wir haben gesagt, meine Wortwahl auch wieder, wir sind in den vergangenen Jahren dabei gewesen. Und wenn wir plötzlich nicht mehr dabei sind, wäre das extrem unangenehm, weil das könnte sogar der Presse negativ auffallen. Aber da können wir auch sicherlich in der Zukunft noch drüber reden. Gehört teilweise vielleicht auch in die Sitzung mit rein, die hier über dieses Doodle anberaumt ist. So, dann habe ich noch was drinstehen mit Zero Discrimination Day. Das ist so schön Englisch mit den United Nations. Also sprich, ein Tag der Nulldiskrimination. Spannendes Thema. Ich vermute mal, Isan, danke für das, das reingebracht hast. Das ist mir wirklich wichtig. Betrifft uns leider uns Piraten ja auch, weil wir diskriminieren uns auch gerne mal gegenseitig, was nicht unbedingt toll ist. Aber die Frage ist, wollen wir da was machen? Und ich habe eine Wortmeldung von Reinhard und ich habe irgendwo was aufblitzen sehen von Masch. Also bin ich dran? Reinhard. Gut, also vorhin, ich habe heute einen Artikel in der Zeitung gelesen, wo die großen Internethändler, so wie Amazon und Google, jetzt Zugriff auf alle Kundendaten ihrer Kunden kriegen sollen. Nach dem Motto, sie dürfen alles lesen, was die Kunden so abbuchen lassen, egal ob von ihnen oder nicht, ob das von ihnen ist oder nicht. Wäre das nicht was für uns? Das wäre deutlich was für uns. Ist mir auch schon länger bekannt, das Thema. Ich habe davon schon gehört. Leider ist derjenige, der uns da intensiv was sagen könnte, nicht da, aber vielleicht ist einer von den Datenschützern auch da, weil ich bin der Meinung, das ist bei den Datenschützern auch schon behandelt worden. Ich habe es heute in der Zeitung gelesen, da gibt es die neue EU-Verordnung, ist glaube ich schon in Kraft getreten. Sie ist glaube ich auch schon in Kraft getreten. Ja, das hat Jörg geschrieben. Es ist ein komplexes Thema. Jörg, magst du dich dessen vielleicht annehmen, wenn du gerade dabei bist? Plus 1, plus minus reicht mir hin und sg-presse@lists.piratenpartei.de ist ein wunderbares Instrumentarium, um da auch Texte oder Ideen mit rüberzubringen. Jörg, direkte Frage, weil du scheinst dich ein bisschen auszukennen. Das Thema ist nämlich verdammt wichtig. Das ist definitiv mehr als sowas wie ein Kernthema, weil Datenschutz ist unser Steckenpferd. Und dass hier, sag ich mal, der Bürger noch tiefer beleuchtet, durchleuchtet, wird auch noch durch andere Institutionen nicht gut. Okay, trag's mal ins Pad ein, dann können wir das sicherlich auch die Tage nochmal nachverfolgen. Und wer was dazu schreiben will, darf sich herzlich berufen fühlen. Gut, Zero Discrimination Day, meint da jemand, dass wir was zu schreiben sollten? Masch? Hallo? Ja, Masch? Ja, danke. Ich muss leider nochmal einen Schritt zurückgehen. Der bestenfalls hat eben einen Hilferuf gerufen. Der sagte nämlich, er weiß nicht, was er schreiben soll. Die Frage ist nicht beantwortet worden. Ich hatte gerade noch rübergegeben, wir unterhalten uns gerne noch nach außerhalb der Sitzung dazu. Ja, aber in Anbetracht der 3 Tage Restzeit ist, ja, okay. Wenn er bestenfalls damit leben kann. Ja, man kennt Twitter und man kann sich dann verbinden. Ich hatte das bisher immer so verstanden, dass der inhaltliche Input von den Fachleuten kommt und das Lektorat bzw. die Leute, die sich mit Texten und Schreiben auskennen, dann dass das einfach zu einem schönen, ansprechenden Text aufhübschen. Da weiß ich jetzt nicht, inwiefern wir jetzt vom Lektorat dem bestenfalls helfen könnten. Es ist ja noch vor Lektorat, hier ging es gerade darum, die Ideenfindung und da habe ich mich bereit erklärt, ihm zu helfen. Ich glaube, es geht ihm um die politische Aussage, die da in dem Text drin sein soll. Ja, genau das. Deswegen habe ich mich ja bereit erklärt, gerne zu helfen. Es sei denn, es kann auch gerne jemand anders übernehmen. Okay. Scheint nicht der Fall zu sein. Also Zero Discrimination Day scheint also momentan auch nicht direkt auf dem Schirm zu sein. Ja, Right of Parley, du kennst mein Understatement. Gut, dann noch ein bisschen Bericht haben wir hier noch Social Media. Das ist nicht mein Bereich zum Berichten. aber die Zahlen stehen da. Ich weiß sie nicht wirklich zu werten. Kann sie jemand werten? Nein, aber es kann sie jeder nachlesen. Kommen wir dann zum Punkt Sonstiges. Da steht ja drin, gibt es ein Protokoll der letzten Marine. Und wenn, wo finde ich dieses Protokoll? Ich glaube mal, da gibt es eine Aussage schon aus der vergangenen Woche, ist in Bearbeitung. Und wenn ich rausgehört habe, das macht ja Astrid, ist die derzeit erkrankt. Ich nehme mal an, es wird dann bei Zeiten irgendwo verfügbar sein. Also wie ich gehört habe, einige Vorträge sind, glaube ich, auch schon irgendwie auf YouTube gelangt. Aber ich kann da jetzt keine konkreten Links zu sagen. Ich habe es nur gehört, dass das wohl schon sukzessive eingestellt wird. Ist aber, glaube ich, auch kein Thema jetzt für die Pressesitzung. Nee, nicht wirklich. Deswegen habe ich auch so brav hingewiesen. Ansonsten nochmal irgendwas mit Formalia, Zugang zum Team etc. Ansonsten Termin der nächsten Sitzung, Schließung der heutigen Sitzung. Nächste Sitzung offiziell ist am 5.3.2018 um 20 Uhr, hier wieder in unserem Mumble. Und sicherlich wird noch eine andere Sitzung stattfinden und die findet natürlich über dieses Doodle statt. Ich nehme mal an, wir werden das über alle entsprechenden Kanäle dann auch befeuern, wie und wo das dann landen wird. Ich bedanke mich dann für die heutige Sitzung, auch wenn es extrem lange gedauert hat. Wir sind in bestimmten Bereichen noch nicht zu Ergebnissen gekommen, aber wir haben zumindest festgestellt, dass wir uns mal unterhalten müssen und das werden wir dann sicherlich tun. Und da wird es dann auch darum gehen, ob wir dann einwöchig, zweiwöchig und dergleichen machen. Und die Sitzung, unsere Sitzung wird dann sicherlich entscheiden, wie es dann schlussendlich weitergeht. Also sprich das Team hier vor Ort. Ich bedanke mich für den heutigen Abend für das Vertrauen, dass ich das heute moderieren darf. Lilly darf sie gerne beim nächsten Mal auch wieder machen. Kein Problem. Das ist ja lieb. Ja, warum auch nicht? Und dann mache ich. Ja, du bist immer so lieb zu mir. Also, danke dir. Warum sollte ich es nicht sein? Wir kennen uns seit 2009 und seitdem habe ich dich ja auch kennen und schätzen gelernt. Insofern, das habe ich bis heute nicht aufgegeben. Dann würde ich mal sagen, bis demnächst, euch allen noch einen schönen Abend und ciao.